Ich bin hier am Stand des Fraunhofer Institutes HHI aus Berlin und neben mir steht Paul Hojecki und wir haben hier ein Szenario, das wir vielleicht erstmal beschreiben sollten. Was sehen wir hier genau? Wir sehen uns vor uns erst einmal einen 3D-Bildschirm, einen autostereoskopischen 3D-Bildschirm. Das bedeutet, dass der Nutzer keine Brille tragen muss, um 3D zu sehen. Und dieser Bildschirm funktioniert auch für mehrere Nutzer. Das heißt, wenn wir uns hier da vorstellen, dann können Sie als auch ich beide 3D sehen, ohne dass wir eine zusätzliche Brille oder sonstige Hilfsmittel tragen. Jetzt hängt aber hier oben drüber, direkt über uns, ein Gerät, das sieht jetzt auf den ersten Blick erstmal aus wie so ein Beamer, der vielleicht von der Decke runterhängt oder so, aber da leuchtet ein grünes Licht und das sagt mir, da hat es irgendwie mit Laser zu tun. Wir können nämlich jetzt dadurch, dass wir mit unseren Händen hier vor dem Bildschirm einfach Bewegungen machen, das, was auf dem Bildschirm ist, steuern. Richtig, also über uns hängt eine Erkennungseinheit, das sind sozusagen die Augen des Computers, könnte man auch sagen. Da sind zwei Kameras drin und ein bisschen Elektronik und Lichter und die erkennen Hände und Finger des Nutzers. Und überträgt man diese auf die Software, auf die Interaktion des Mauszeigers zum Beispiel, dann kann man mit einfachem Fingerzeig, so wie ich jetzt hier mache, den Zeiger bewegen. Jetzt müssen wir kurz mal sagen, was man hier gerade sieht. Da ist also im Moment so eine kleine Figur drauf zu sehen, das ist ein Elefant. Und der Herr Hojecki bewegt jetzt einfach seinen Finger, ja, kreisförmig, und der kleine Elefant beginnt sich auf dem Bildschirm zu drehen. Genau, den sieht man in 3D, man kann ihn aber auch noch sozusagen berührungslos steuern. Es ist so gedacht, wie zum Beispiel für Konstruktionszwecke, fürs Lernen, für Medizinanwendungen auch, dass man die 3D-Daten hat. Die werden ja immer mehr generiert, nicht nur für Entertainment, Film, aber auch fürs Lernen, für Konstruktionszwecke, zum Beispiel in der Autoindustrie. Und man hat immer das Problem, wie geht man mit diesen Daten um, wie bewegt man das? Es gibt ja verschiedene Arten von Mäusen und für mich jetzt als Psychologe und Mensch-Maschine-Forscher irgendwie, man muss Taste X und Y und die rechte Maustaste und dann noch irgendwie das Scrollrad, ja, und dann kann ich irgendwie drehen. Aber wenn ich das mit meiner Hand mache und als Ziel für uns ist es so, dass man so wie mit virtueller Knetmasse im Endeffekt diese Objekte drehen, wie in der realen Welt damit umgehen könnte, das wäre viel einfacher und viel angenehmer für die Nutzer. Das heißt, Sie haben gerade gesagt, die Daten liegen vor, also nur damit man es versteht, also es wird ja immer mehr heutzutage wirklich auch elektronisch, also am Bildschirm mit CAD-Systemen konstruiert und diese Daten ließen sich in ein solches System dann übernehmen. Richtig, genau. Also sowohl bei dieser Konstruktionssoftware als auch jetzt im Medizinbereich zum Beispiel wird ja ganz viel mittlerweile schon in 3D gescannt. Und die Patientendaten liegen in 3D vor und dann könnte man ja eben diese Daten direkt auf so einem Bildschirm anzeigen und die dann auch manipulieren, ja. Aber warum sollte man das Ganze nicht einfach mit einer Maus machen oder vielleicht mit irgendeinem Touchpad oder so? Was ist der Kick jetzt dabei, das hier mit dem Finger machen zu können? Ja, also abgesehen davon, dass es natürlich Spaß macht, wie wir immer wieder sehen, gibt es auch sinnvolle Gründe dafür. Und die sind in dem Bereich, wo man nicht möchte, dass der Nutzer das System berührt oder wo der Nutzer das nicht darf. Also wenn man das System schützen will, zum Beispiel im öffentlichen Bereich, man stellt so ein Informationssystem am Bahnhof auf und man kann das Display schützen und man kann auch, es gibt sonst keinen weiteren Berührungspunkt, wo der Nutzer im Endeffekt das System auch zerstören könnte. Ja? Weitere Punkte sind zum Beispiel Hygiene und steriles Arbeiten, also was im OP-Bereich wiederum ein wichtiges Thema ist, weil derjenige, der operiert, der darf nichts anderes berühren und wenn er es berührt, dann muss das gereinigt werden und Displays einigen sich nicht dafür, dass man sie mit hohen Temperaturen irgendwie wieder steril macht. Ja? Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, das ist ja jetzt eine Anlage, die kann man sich so als Privatnutzer natürlich wahrscheinlich nicht leisten. Ist das was, wo man erkennen kann, wo es vielleicht zukünftig mal hingeht, also mit der Benutzung von Computersystemen? Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Zukunftsszenario, wo es hingehen wird mit der Bedienung von Computern. Wir haben schon einige Projekte realisiert, die natürlich jetzt noch nicht so weit sind, dass jeder Nutzer das sich irgendwie im Elektromarkt kauft. Aber deswegen sind wir auch hier. Wir suchen Partner, die das von uns, von einem Forschungs- und Entwicklungsinstitut aufnehmen und sagen, das ist eine spannende Technologie. Und wir möchten das dann eben für alle verfügbar machen und dann in die Wohnzimmer und Arbeitszimmer in den nächsten Jahren bringen.